Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Schönen guten Tag. Netzmusik gibt's hier in der nächsten Stunde mit mir, mit Christian Grasse am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Herbst ist da, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Es empfiehlt sich also, nochmal ein paar Sonnenstrahlen einzufangen, bevor das Grau überall dominiert. Das geht ganz hervorragend mit dieser Band, Conveyor. Sunray heißt dieses kleine sonnige Stück Popmusik. Sunray von der Sunray EP. Diese kleine, aber sehr feine EP stammt aus, ja, irgendwie kann man es auch fast hören, aus New York, aus Brooklyn, um genau zu sein. Conway heißt die Band dazu und die beschäftigen sich aber nicht nur mit so wirklich leichten Themen wie Sonnenstrahlen, die wiegen ja nichts, sondern auch mit Dingen, die einem ziemlich schwer auf der Seele liegen können. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. I will pick him up. I will pick him up. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. You don't have to. You don't have to. You don't have to. You don't have to. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. Yes, some things are so heavy. I will pick them up. I will pick them up. You don't have to. You don't have to. 2 Jahre schon dümpelt dieser wunderbare Track im Netz so mehr oder weniger vor sich hin. The Perfect Human von Kyle MacDonald, einem Softwareentwickler und nebenbei Musiker aus den USA. Gerade mal 200 Plays hat der Track auf SoundCloud. Da ist sicherlich noch mehr drin. Der Gute hat nämlich eine ganze Sammlung von oft experimentell instrumentalen Downtempo-Stücken und die sind allesamt wirklich sehr liebevoll gemacht und zum Immerwiederhören sozusagen. Also die laden wirklich dazu ein, sie mehrmals zu hören. Links zu seiner Musik findet ihr bei uns im Byte FM Magazin und das wiederum findet ihr auf byte.fm/magazin, eigentlich ganz einfach. Apropos liebevoll gemacht und auch immer wieder hören. Der nächste Song läuft bei mir gerade hoch und runter. The Flooded Road von den wunderbaren Indie-Folk-Musikern The Black Atlantic. Aus Utrecht kommt die Band und bald gibt's eine neue EP von denen. Darkling I Listen wird die heißen. Vorab ist dazu diese Single erschienen. Wenn's geht, dann lehnt euch zurück und hört mal genau hin, denn das lohnt sich wirklich. Es ist ein sehr, sehr schönes Stück. Collision complete. The sun became the moon. Stygian clouds. A fair match for the inside. Die Garu kam in Sparks. casa, figuretes de ánimas. Vas descubrir que en ti un poco de touch. Son perillosa, comes cocodrilos, pero a menos que dejas. Soledad Vélez mit Animals. Einer von vier Gründen, um zu singen, schreibt die junge Spanierin, beziehungsweise behauptet sie das in dem Titel ihrer Vier-Song-EP. Die heißt nämlich Four Reasons to Sing. Ein weiterer Grund für sie zu singen ist dieser hier, verkörpert in einer wahrscheinlich jungen Frau, Josephine. Maybe next time. Josephine von Soledad Vélez aus Valencia. Wäre wirklich interessant zu wissen, wer denn diese Josephine wohl sein mag. Wie ein Stachel im Herzen soll sie ja sein, diese Josephine. Wer das Ganze genauer erkunden will, der findet weitere Anhaltspunkte bei Bandcamp. Dort ist die Four Reasons to Sing EP aus dem Jahr 2010 zu finden und auch eine aktuellere EP aus diesem Jahr, Black Light in the Forest. Jetzt wird es musikalisch ein bisschen kantiger, auch wenn das Thema des nächsten Songs, zumindest vom Titel her, ziemlich süß ist. Local Honey von den Tiny Mountains. Asleep to the night birds singing. It's all downhill from here. Ab jetzt geht's nur noch bergab oder von hier an geht's nur noch bergab. Diese pessimistischen Zeilen singen The Toothaches, die Zahnschmerzen. Könnte man sich eigentlich ein bisschen besseren Namen ja ausdenken, aber was soll's, Namen sind ja zum Glück nicht alles. Die Musik ist jedenfalls ziemlich großartig von den Toothaches. Das zeigt auch der nächste Song der New Yorker. Darin haben sie einen ziemlich einfachen Tipp für alle Großstädter verpackt. Don't be lonely. To say I'm falling would imply that I've been feeling high and good. It's understood that you can't fall when you're down. I'm up with the lights every night of this half-hearted city life. It would be so good. Einsam sein, sagen die Toothaches aus Brooklyn, einfacher gesagt als getan. Einsamkeit und Hingabe, das sind natürlich Themen, die uns alle irgendwie immer wieder mal beschäftigen. Und da einige von uns ja auch Musiker sind, liegen diese Themen natürlich auch immer wieder irgendwann als Song vor. So auch bei dem nächsten Stück von Anna Threat. Wahrscheinlich kommt diese junge Frau aus Österreich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest hat sie ihre Record Release Party in diesen Tagen in Wien. I can only give you everything. Bye. give you everything. Everything. Everything. Down, Down, Down von den Tiger Waves aus den USA. Als Cosmic Surf Rock bezeichnet die Band ihren Sound und ja, das finde ich schon mal sehr sympathisch. Meine Sympathie ist dann auch noch ein bisschen gestiegen, als ich den Namen ihres Albums gelesen habe. Only good bands have animal names. Nur gute Bands haben Tiernamen. Diese selbstironische Leichtigkeit, die hört man auch ein bisschen in der Musik der Band, finde ich. Deshalb gibt es jetzt auch noch einen Track von den Tiger Waves, In, Out and Around. If I could wait for you, I could get over you. I would be over in a second. If you don't come around, I can get over you. I would be over in a second. I got my head down, I don't know. I don't believe in you. I don't believe what you do to me. Von den Tiger Waves, Only Good Bands Have Animal Names, heißt ihr Debütalbum und das kann ich wirklich absolut empfehlen. Das Album gibt's als Gratis-Download bei Bandcamp und wer die Band unterstützen will, der kann schicke T-Shirts kaufen und selbst daran will die Band nicht mal unbedingt was verdienen. $10 kosten die Shirts nur und 10% davon, also $1, gehen auch noch an eine Organisation, die sich gegen Zwangsarbeit und miese Arbeitsbedingungen in der Textilbranche einsetzt. Also rundum sympathisch, diese Band. Wir kommen so langsam zum Endspurt hier bei Frequency auf Byte FM und dazu wechseln wir nochmal das Genre und geben den elektronischen Klängen etwas mehr Raum Los geht's mit Annan und Bite the Hand. Thank you. Felix Green war das mit Knight of Swords. Davor lief Annan mit Bite the Hand und beide Stücke sind bei Bad Panda Records zu finden. Da erscheint ja jeden Montag mindestens ein Track und die schaffen es eigentlich immer in diese Sendung. Man kann sich wirklich ja fast blind darauf verlassen, dass die Songs immer gut sind. Eine Musikempfehlung habe ich noch für euch für heute und zwar Dead Rocks aus Dänemark. Die Band hat ihr Album Mount Modem von Fans remixen lassen und das passiert ja nicht allzu oft, dass Bands ihr komplettes Album freigeben und sagen, hey Fans, wir finden euch toll, remix doch mal unser Album. Was dabei herauskam, ist ziemlich beeindruckend. Also man kann gar nicht glauben, dass das von Fans gemacht wurde, aber wahrscheinlich haben die einfach Fans, die selber sehr gut Musik machen können. Und das zeigt zum Beispiel dieser Track, Fun Employment, und zwar im Future Wife Remix. Links zu diesem und auch zu allen anderen Songs von heute findet ihr auf byte.fm/magazin. Sucht da einfach mal nach Frequency. Und ja, damit sage ich, Christian Grasse, tschüss und natürlich auch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.